Trink mal erst einmal Prost. Ich brauche Brüß. Das Bier ist halt was Gutes. So, Halbi, ich lobe ich mir. Habt ihr es auch schon gehört? Ein Dantlersepp hat jetzt auch schon total viel geholt. Ja. Du möchtest nicht für möglich halten. War ein guter Kerl, der Dantlersepp. Ja, stimmen wir halt zum Abschied noch ein kleines Liedchen an. Das ist eine feine Idee. Als Kameraden. Okay. Der Dantlersepp war ein guter Mann. Der Dantlersepp war ein guter Mann. Der Dantlersepp war ein guter Mann. Der Dantlersepp. Der Dantlersepp. Der alte Wurst auch. Der Dantlersepp. Das war ein feiner Kerl. Trinken wir nochmal Prost. Ja. Prost, Dings. Kameraden. Der Herrgott hat uns soll ich rauen.